hört jetzt einen Bürgerfunkbeitrag. Die urheberrechtliche Verantwortung für Beiträge des Bürgerfunks liegt bei den zuständigen Gruppen. Heute Wien, morgen München, Sonntag Köln, dann ist erstmal Schluss. George Ezra ist auf Tour zurzeit. Bis Ende der Woche, wie gesagt, dann wird das erstmal ein kleines Päuschen. Hier ist die Bürgerhauswelle aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Wir senden jeden vierten Dienstag im Monat auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Bei uns hören Sie in jeder Sendung immer nur die Musik einer Band oder eines Künstlers. Heute haben wir uns für den King of Pop, Michael Jackson, entschieden. Natürlich ist die Musik nicht alles. Spiel und Sport ist auch wichtig. Ballspielen im Allgemeinen zum Beispiel und Fußball im Besonderen zum Beispiel. In der nächsten Stunde hören Sie alles über den Spiel- und Sportverein Erkrath 1919 e.V., der im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Fangen wir doch gleich mal mit der eigens für diesen Anlass erstellten Hymne an. Viel Spaß bei der Sendung. Und ganz nah dran. Das alles und noch mehr ist Bürgerfunk. Für dich, für mich und für alle. Bürgerfunk, sei dabei, mach mit. Heute Abend im Studio der Bürgerhauswelle für die Bürgerhauswelle Angela Haug und Wolfgang Scheurer. Ein herzliches Willkommen an unsere Studiogäste. Der Geschäftsführer Hajo Fritsch und der erste Vorsitzende Guido Plesser des SSV Erkrath. Lang ausgesprochen heißt das SSV Erkrath, Spiel- und Sportverein 1919 e.V. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend und danke für die Einladung. Ich würde ja direkt mit der ersten Frage einsteigen, die da lautet, wann hat sich der Verein denn gegründet? Der Verein hat sich 1919 gegründet, steckt ja auch im Namen. Als wir recherchiert haben jetzt für die 100-Jahr-Feier, haben wir leider nicht rausbekommen, welcher Tag das genau war. Das Einzige, was wir wissen, dass es im ersten Drittel des Jahres war. Das heißt also, bis März 1919 ist der Verein gegründet worden. Aber wie er schon sagte, genaues Datum ist nicht bekannt und ist auch nicht zu recherchieren. Da sind teilweise Unterlagen im Krieg weggekommen in den Archiven und insofern ist das für uns nicht mehr nachvollziehbar. Stadtarchiv konnte auch nicht helfen? Konnte auch nicht helfen, leider. Sind denn noch, beziehungsweise sind Gründungsmitglieder bekannt, namentlich? Ja, wir haben Listen erstellt, beziehungsweise unser Spezialist, der Holger Johann, der da wirklich akribisch in den Katakomben der Stadt Erkrath gewühlt und gemacht getan hat. Also wir haben einige Fotos, das älteste Foto, was wir haben, ist von 1948. Älter gibt es leider keine Bilder und da sind auch Namen teilweise, ja, teilweise haben wir nur Gesichter, aber wir werden im Zuge einer Veranstaltung, die wir machen werden, da noch Fragen zu stellen, ich hoffe auch Fragen und Antworten bekommen. Zu dem 100-jährigen Jubiläum wird es auch eine Festzeitschrift geben. Kann ich nur empfehlen, da werden bestimmt einige Namen und auch Fotos auftauchen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, denn es gibt ja einige bekannte Erkrader, die Vorsitzende des SSV waren und jetzt auch sind. Und da bist du in schöne Fußstapfen getreten als erster Vorsitzender des SSV. Mir sind da so einige Namen bekannt. Mir sind auch einige Anekdoten bekannt. Vielleicht kommen wir da im späteren Zeitpunkt noch drauf. Aber ich hätte mal noch eine Frage, wie viele Mannschaften gibt es denn? Aber dazu kommen wir gleich nach der nächsten Musik. Ja, nach der tollen Musik, dann wollen wir halt mal weitermachen mit unserer Fragestellung. Ich habe bei der Mannschaft aufgehört. Wie viele Mannschaften hat der SSV, oder? Wir haben insgesamt 13 Mannschaften, alle Altersklassen, zwei Erwachsenenmannschaften. Landläufig sagt man im Fußball dazu Seniorenmannschaften, also nicht verwechseln. Das sind die ab 18-Jährigen. Eine A-Jugend, eine B-Jugend fehlt uns leider, kann man nicht verschweigen. Eine C-Jugend, eine D-Jugend, zwei E-Jugendmannschaften und zwei F-Jugendmannschaften und zwei Bambinis. Zwei Bambinis. Ja. Bambinis kann ich nur empfehlen, wer da mal die Gelegenheit hat, sich die anzugucken. Es ist ein Spaß, die sich anzugucken. Das sind die 4- bis 6-Jährigen, also es ist schon süß, da mal hinzugehen. Absolut, ja. Ja, damit wären wir bei der nächsten Frage. Wann wird trainiert? Wann trainieren die Bambinis, damit man da mal hinkommen kann? Wann trainieren die Großen? Wie viel Ehrenamtliche habt ihr dafür? Also trainieren, die Bambinis trainieren dienstags und donnerstags von 17 bis 18.15 Uhr. Dann haben wir die F-Jugend, die trainieren montags und mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr. Dann haben wir die E-Jugend, die trainieren montags und mittwochs. Genau, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Dann haben wir die D-Jugend, die auch Dienstag und Donnerstag trainiert, bis 19 Uhr. Die C-Jugend trainiert montags und mittwochs wieder bis 19.30 Uhr. Dann haben wir die A-Jugend, die dann montags und mittwochs auch trainiert, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Und unsere erste Mannschaft, die dann, und zweite Mannschaft, die dann von 19.30 Uhr bis 21 Uhr auch Dienstag und Donnerstag trainiert. Und wo? Im Toni-Turek-Stadion, im Ehrwürdigen. Wobei die Bambini bis E-Jugend im Rasenplatz trainieren und spielen. Und ab D-Jugend dann auf dem Kunstrasenplatz ihre Werke verrichten. Ich muss als Frau mal dazwischen grätschen. Also der Spiel- und Sportverein besteht tatsächlich nur aus Fußballspielern und Fußballspielerinnen. Genau. Das ist richtig, ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es keine Damenmannschaft gibt. Trainiert ihr nur im Toni-Turek-Stadion, ja, oder gibt es auch die Möglichkeit, in einer Erkrader Sporthalle irgendwo, ich denke jetzt an den Winter. Im Winter natürlich unsere Kleinen, also gerade Bambini, F-Jugendspieler, die bis 7 bis 8 Jahre alt, die trainieren natürlich auch mindestens einmal in der Woche im Winter in der Halle. Wobei das dann abschließend im Mitte Januar dann immer zu einem Hallenturnier auch führt, dass wir in der Sporthalle vom Gymnasium ausrichten. Thank you. der Bürgerhauswelle, für die Bürgerhauswelle Angela Haug und Wolfgang Scheurer und unsere Studiogäste, der erste Vorsitzende Gisow Plesser und der Geschäftsführer Hajo Fritsch des SSV Erkrath. Wir hatten ja gerade schon über die zahlreichen Ligen gesprochen und über die Mannschaften. Ist kürzlich eine aufgestiegen? Habe ich das richtig mitbekommen? Unsere erste Mannschaft, ja. Ja, das Bonzenpaar von Erkrath hat den Anstoß der Rückrunde gemacht, das heißt meine Frau. Und da sind die dann erfolgreich aufgestiegen. Hervorragend, ja. Also an alle Hörer da draußen, hier, unser Wolfgang, das Glücksbringerchen auf dem Feld. Nein, Christiane, ich habe nicht geschossen. Aber ich hätte noch mal eine Frage zu den Jugendmannschaften. Ihr habt eben mit Buchstaben um euch geschmissen, A, F, B und so. Wie richtet sich das da? Wo richtet sich das nach? Wie muss ich mir das vorstellen? Numerisch, also A-Jugend sind die ältesten Jugend, sind die 18, beziehungsweise fast 19. Habt ihr mir eben erzählt, das sind Senioren? Nee, das ist die A-Jugend. Weil alles, was über 18 ist, also über 19 im Prinzip, das sind die Senioren dann, also erste, zweite Mannschaft. Dann hast du dann die B-Jugend, die sind dann 15, 16, C-Jugend 13, 14, D-Jugend hast du dann 11, 12, E-Jugend 9, 10, F-Jugend 7, 8, Bambini eben bis 6 oder 7, ab 4. Also aufsteigende Buchstaben und dann Alter genau, geht richtig. Runter. Jetzt ja. Habe ich das begriffen, ehrlich, wirklich. Wir haben eben geredet vom Toni-Turek-Stadion. Wie kommt denn der Sportplatz an den tollen Namen? Denn mir ist dieser Mann bekannt als Torwart von der Weltmeisterschaftsmannschaft 1954. Was hat der mit euch zu tun? Der Fußballgott. War 2012 ist das Stadion umbenannt worden. Ja, es war 2012. Da haben sich einige Vereinsvertreter dafür stark gemacht, den Namen Toni Turek zu bekommen. Aus dem Grund, dass Toni Turek in Erkrath gelebt hat. Der hat bei uns in Erkrath gewohnt. Und es hat sich so groß niemand darum gekümmert, mal eine Namensgebung zu geben. Eine Straße, Düsseldorf hat sich lange dagegen gesträubt, eine Straße zu benennen nach Toni Turek. Stadion erst gar nicht. Ja, und wir waren dann stolz, dass wir dann die Namensrechte bekommen haben, auch von der Familie Turek. Das ist auch nicht so einfach, weil es ist ein Namensrechtproblem auch gewesen. Und waren stolz, dass wir es geschafft haben, eben den Namen zu bekommen und das Stadion eben umzubenennen. Ja, damit wäre meine Neugierde doch schon fast befriedigt. Die nächste Frage stellen wir dann nach dem nächsten Musikstück. You die Bürgerhauswelle aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Wir senden jeden vierten Dienstag im Monat um 20.04 Uhr auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Die Musik stammt heute ausschließlich von Michael Jackson. Gleich informieren wir Sie weiter über den Spiel- und Sportverein Erkrath 1919 e.V. Ja, mit Toni Turek haben wir aufgehört. Es, in meinem Kopf schwirrt so ein Bild rum. Ich hatte auch gedacht, der hätte beim SSV gespielt. Aber als Weltmeister ist er ja hier in Erkrath irgendwo vom Bahnhof abgeholt worden. Mhm. Und in einem offenen Wagen dann durch Erkrath gefahren. Gibt es sonst noch eine Anekdote von Toni Turek oder um den Herrn? Ja, so eine kleine könnte ich vielleicht erzählen. So vor 5-6 Jahren klingelte das. Ich bin Platzwart übrigens noch im Toni Turek-Stadion. Klingelte es bei mir an der Haustür im Toni-Turek-Stadion. Ein Mann in meinem Alter mit zwei Hunden gibt mir einen alten Bierdeckel aus Leder, wie es früher mal war, in die Hand, wo irgendwas draufgeschrieben war. Und erzählte mir, dass das ein Liebesbrief ist, den Toni Turek an seine Mutter geschrieben hat, mit einer Verabredung in der Düsseldorfer Altstadt, unterschrieben Toni Turek. Und er meinte, der Bierdeckel gehörte ins Toni-Turek-Stadion, so als vielleicht kleine Erinnerung nicht an seine Mutter, weil die ist unbekannt, aber an Toni Turek eben. Und er hat keinen Bezug zu Toni Turek und hat deswegen gesagt, das muss hier hin. Und ihr habt das jetzt schön eingerahmt? Wir haben das Relikt im Stadion, ja. Hervorragend, werde ich mir das nächste Mal anschauen. Nach der Weltmeisterschaft ist Toni Turek, wo ist er denn bitte abgeholt worden? Damals gab es in Erkrath noch keine S-Bahn-Station oder hier liegt er dann eine normale Bahn? Bahn, alter Bahnhof, ja. Und ist er mit einem offenen VW Käfer durch die Bahnstraße gefahren, oder die Hauptverkehrsstraße von Erkrath. Umjubelt von frenetisch brüllenden Erkrathern wahrscheinlich. Richtig. Ja, also wenn du das Bild mal siehst, stellt schon was da. Ne? Ich weiß nicht, ob er das auch in eure Festzeitschrift bringt. Ja. Also schön mit dem offenen Cabrio und viele, viele Erkrather rumrum. Und du wusstest nicht, dass Erkrath einen Bahnhof hat, wo auch Züge gehalten haben? Ich bin erst 89, glaube ich, hierher gezogen. Also früher war es eine Weltreise von Düsseldorf aus nach Erkrath. Dann musste man echt in einen richtigen Dampflok einsteigen. Die ging dann puh, puh, puh, puh, und hielt dann hier in Erkrath. Und Erkrath war ja ein ganz besonderer Bahnhof. Da bekam ja die Lok eine Seil vorne angespannt, da kennst du, und damit die hier hoch nach Hochtal kommt, kam der andere Zug runter. Aber da sind wir weg, wir wollten beim Fußball bleiben. Macht ihr auch noch was anderes als mit eurer Mannschaft ein Fußballspiel? Andere Sportarten haben wir nicht, aber wir haben natürlich bestimmte Festivitäten, an denen wir teilnehmen. Erntedankfest dieses Jahr leider aber nicht. Weil uns das 100-Jährige bevorsteht, haben wir davon Abstand genommen aufgrund des Aufkommens der Arbeit, was wir haben. Aber darüber hinaus machen wir natürlich auch Mannschaftstouren, Turniere. Wir sind eigentlich auch anderweitig gesellig unterwegs. Karneval, alles das, was sich so auch an Festivitäten in Erkrath abspielt, da sind wir auch dabei. Ja, apropos Feiern. Feiern ohne Musik kann man nicht, deswegen hören wir jetzt nochmal schöne Musik. Turning back, she's driving me down. I'm the danger, no. The danger, no. The danger, no. high prestige, who promised fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey, baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. If you make me a star. Wie sieht es denn bei Ihnen im Verein mit Integration oder auch Jugendarbeit aus? Ja, Integration und Jugendarbeit ist ja jetzt nicht unbedingt in einen Topf zu werfen. Fangen wir mal mit der Integration an. Wir haben auch Flüchtlinge in den Mannschaften, eigentlich auch in allen Altersklassen. Ja. Ausländer auch, die jetzt nicht unbedingt Flüchtlinge sind. Wir haben aber immer darauf geachtet, dass alle miteinander spielen und dass keine reinen Ausländermannschaften entstehen. Wir haben also immer darauf geachtet, dass alle Mannschaften in etwa mit anteilig, mit gleichen Gruppen besetzt sind. Und das hat eigentlich im Laufe der Jahre, ne, korrigier mich da, Hajo, hat eigentlich immer gut geklappt. Wir haben eigentlich unsere Spieler auch mit Migrationshintergrund immer gut integrieren können. Ich denke, die haben sich auch bei uns wohlgefühlt. Wir haben sowieso ein familiäres Verhältnis innerhalb des Vereins und ich glaube, die fühlen sich bei uns gut aufgehoben. Ja, was Jugendarbeit anbetrifft, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen. Das ist ein schwieriges Thema, auch ein schönes Thema, aber es ist natürlich schwierig. Wir haben eben über zum Beispiel Trainingszeiten gesprochen. Wir achten natürlich darauf, dass wir gute Jugendtrainer bekommen. Das ist aber insofern schwierig, weil, wenn man sich jetzt überlegt, wann, Hajo, fangen die Bambinis an zu trainieren. Die haben vorher 4:15 angefangen. 17 Uhr und da ist es natürlich schwierig, da kann man sich an einer Hand abzählen, welche Berufszweige man da überhaupt ansprechen kann. Wer kann um 17 Uhr eine Jugendmannschaft trainieren. Das ist das Problem. Sicherlich gibt es ganz, ganz viele auch nette Menschen, die das könnten, die dazu in der Lage sind, aber es scheitert schon häufig an den Zeiten. Liebe Hörer, das könnten Sie jetzt auch als Aufruf verstehen. Ja, wenn der Schein hat, kann sich melden. Richtig, sehr gerne. Wir suchen ständig. Der braucht keinen Trainerschein zu haben, denn wir finanzieren auch Trainerschein. Also, wenn jemand Interesse hat, Jugendtrainer zu werden, kann sich gerne bei uns melden und eine Mannschaft übernehmen. Und wir finanzieren den Trainerschein bis zur B-Lizenz. Da waren wir eben, die Ehrenamtlichen habt ihr mir noch nicht verraten. Wie viele Trainer habt ihr und gibt es auch einen hauptamtlichen Trainer, der vom Verein bezahlt wird oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es gibt einen hauptamtlichen Trainer, das ist der Trainer der ersten Mannschaft und alle anderen Trainer sind mehr oder weniger Hobbytrainer. Allerdings kriegen die natürlich auch einen Fahrkostenzuschuss, weil die müssen natürlich ihr Auto bewegen zum Spiel, zum Training, wenn mal irgendwas vom Verband ist und so weiter. Das heißt, die kriegen auch von 50 Euro im Monat, damit sie wenigstens mal tanken können. Ansonsten haben wir nur einen bezahlten Mann bei uns im Verein, das ist der Trainer der ersten Mannschaft. Ja. Dann kommen wir vielleicht im letzten Block aufs Geld und auf Sponsoring zu besprechen. Aber erst müssen wir noch ein bisschen Musik hören. Ja, wir sitzen ja hier zusammen im Studio der Volkshochschule mit den Herrschaften vom SSV anlässlich des 100-jährigen Geburtstags. Und da stellt sich natürlich die Frage, was, wann, wo, wie wird gefeiert? Fangen wir mal an, wir können ja ein kleines Ping-Pong-Spiel draus machen. Fangen wir mal an mit der Pressekonferenz, die wir machen wollen. Ganz ja. Am Anfang, ganz wichtig, also es braucht sich im Prinzip jetzt noch keiner Daten merken. Wir werden die Presse informieren in einer Konferenz und dazu auch dann einen Flyer haben, der verteilt wird natürlich dann auch unter die Bürgerinnen und Bürger. Da kann sich dann jeder informieren und vielleicht kann ich noch dazu sagen, dass die Feierlichkeiten sich nicht auf eine Feier beschränken werden, sondern wir möchten das Thema SSV 100 Jahre das ganze Jahr hochhalten und werden verschiedene Feierlichkeiten machen. Und da kann der Hajo Fritsch ja vielleicht mal was dazu erzählen. Da kommt jetzt gleich der Toni Turek auch wieder vor. Ja, der kommt auch wieder vor, das stimmt. Ja, angefangen haben wir jetzt eigentlich schon im August mit der Saisoneröffnung des SSV Erkrath, wo wir auch unsere neue SSV-Hymne vorgestellt haben. Das ist eigentlich die 100. Saison, wo der SSV Erkrath reingeht. Da geht es eigentlich weiter im Januar mit der Pressekonferenz Anfang Januar, wo dann verschiedene Presseleute kommen, die uns auch angesprochen haben, die das auch für gut befunden haben, alles zusammen zu erläutern. Dann haben wir am 18. Januar fängt dann unser Hallenturnier an, das Toni Turek Gedächtnisturnier, wo wir mit den alten Herren am Freitag, den 18. Januar, gegen Eintracht Duisburg spielen. Eintracht Duisburg deswegen, weil Eintracht Duisburg der erste Verein war, wo Toni Turek Fußball gespielt hat. Gegen die alten Herren wird unsere alten Herren in der Halle im Gymnasium spielen. Dann geht es Samstag und Sonntag los mit einem Hallenturnier Bambini bis D-Jugend. Also vier verschiedene Altersklassen an zwei Tagen. Dann werden wir im Mai erst weitermachen. Am 4. Mai, genau, am 4. Mai mit einem riesen Kinderfest, wo es dann von morgens bis abends einfach nur um Kinder geht, nicht nur um unsere Kinder, sondern um alle Kinder in Erkrath, wo wir mit Hüpfburgen, mit je nach wie Wetter ist, mit Wasser, mit, also wir werden einen richtigen Spielpark aufbauen im Toni Turek Stadion und das ziemlich groß auch machen und zu Preisen von 1954. Das heißt also wirklich billig und günstig und damit die Kinder wie damals auch mit einem Zuckerapfel rumlaufen, mit Zuckerwatte, also richtig urig wollen wir es machen. Dann werden wir am 18. Mai eigentlich unseren Höhepunkt auch schon haben. Das wird der Ball ohne Ball. Ball ohne Ball war früher in Erkrath in der Stadt eine Institution, war eigentlich jedes Jahr vom SV Erkrath ausgetragen. Den lassen wir wiederbeleben zur 100-Jahr-Feier, wo dann natürlich auch Mitglieder des DFB, des Fußballverband Niederrhein, der Stadt Erkrath da sein wird mit einem riesen Showprogramm. Und wir hoffen, dass uns da die Erkrather nicht im Stich lassen und uns da in der Stadt natürlich auch besuchen werden. Das war so immens viel, aber das klingt so super. Ich frage jetzt einfach nur noch mal nach einer Kontaktadresse, vielleicht einer Facebook-Seite oder einer Internetadresse, wo man das alles nachlesen kann. Und wir sagen dann Dankeschön, dass ihr hier wart im Studio, für euer Jubiläum Werbung gemacht habt. Und ich kann nur eins sagen, es lohnt sich, ins Toni Turek Stadion zu kommen, zu feiern, Fußball zu schauen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und die gesamte Hörerschaft der Bürgerhauswelle auch. Jawohl. Wir bedanken uns recht herzlich. Auf jeden Fall, dass wir hier sein durften. Dankeschön. Und feiern im Toni Turek Stadion macht immer Spaß, kann ich nur empfehlen. Ja. Halt, stopp, halt, wir haben was Wichtiges vergessen. Noch nicht gehen. Da war doch noch ein Geburtstag. Nicht nur der SSV wird 100 Jahre alt, sondern am 18.01., genau an dem Tag, an dem wir auch das Toni Turek Gedächtnisturnier steigen lassen, würde oder wäre auch Toni Turek 100 Jahre alt geworden. Vielen Dank, das musste noch gesagt werden. Auf Wiederhören! Delight. I'm telling you on how I feel. war die Bürgerhauswelle aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Im Studio diesmal Angela Haug, Wolfgang Scheurer, Jan Sundermann, Fritz Winkelhane und Volker Förster. Die nächste Sendung der Bürgerhauswelle hören Sie bereits in einer Woche am 30.11. VHS aktuell. Das Magazin für Information, Kultur und Bildung. Zum ersten Mal nach langer Sendepause wieder für Sie auf Sendung. Dann geht es am 27. November weiter mit der nächsten Sendung der Bürgerhauswelle. Die Bürgerhauswelle empfangen Sie wie immer auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Wollen Sie mit uns Kontakt aufnehmen? Wir sind natürlich auf Facebook zu finden. Einfach Bürgerhauswelle Erkrath ins Suchfeld eingeben und dann Daumen hoch. So erhält man alle Infos von uns und unserem Programm. Auf Wiederhören sagt Ihnen das Team der Bürgerhauswelle, natürlich mit der besten Musik, seit es Bürgerhauswelle gibt.